Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wie versprochen, werde ich euch immer wieder Auszüge aus Koran und Sunna geben, die euch motivieren, die euch helfen, euch persönlich weiterzuentwickeln und um euch zu zeigen, dass all diese Sachen wir schon vor 1400 Jahren im Koran, in den Hadithen schon hatten und das uns genügt als Motivation, als Ansporn. Und heute möchte ich euch aus einem Vers einen Teil euch mitteilen, das euch zur Persönlichkeitsentwicklung hinbringen soll. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala ändert nicht das, was bei einem Volk ist, also der Zustand des Volkes, bis sie das ändern, was bei ihnen ist, sozusagen ihren Zustand. Subhanal Malik. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala schon im Koran gesagt. Naam, das hat er schon vor 1400 Jahren seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingegeben. Und das ist, was die Sahaba verstanden haben. Das ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam langsam und langsam ihnen beigebracht hat. Dass man sich an erster Stelle sich selbst ändern muss, damit sich sein kompletter Zustand verändert. Damit sich die ganze Lage verändert. Erst musst du aus der Dunkelheit ins Licht. Du musst den Zustand des Kufr verlassen, den Zustand deiner schlechten, die negative Atmosphäre verlassen, ins Positive hineingehen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deinen Zustand verändern. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sachlage, subhanallah. Und wie oft haben wir das erlebt, dass eine Person sich selbst verändert hat, vom Negativen ins Positive, und sein Zustand oder seine komplette Umgebung wurde positiv erhoben, subhanallah malik. Und natürlich geht das auch andersrum, wenn jemand aus eine positive Sache, aus sich positiven Gefühlen, Emotionen, Persönlichkeit zu einer negativen Persönlichkeit entwickelt, dass auch sein Zustand, seine Umgebung negativ wurde. Das funktioniert natürlich auch, subhanal malik. Dass wenn du undankbar wirst, wenn du nicht mehr gläubig wirst, wenn du diesen positiven Zustand verlässt, in einen negativen Zustand kommst, dann wird auch deine Umgebung negativ und so wirst du auch wiederum negativ beeinflusst werden. Deswegen, meine lieben Geschwister, das sagte Allah subhanahu wa ta'ala schon so lange her, was uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals schon berichtet hat, dass wir bis heute überliefert bekommen in unserem edlen Koran, dass du an erster Stelle an dir arbeiten musst. Du musst dich verändern. Und der erste Step ist, dass du die Veränderung möchtest. Dass du dich verändern möchtest. Dass du eine andere, eine bessere Person sein möchtest, damit Allah subhanahu wa ta'ala dann deinen Zustand verändert. Also nicht nur einfach auf der faulen Haut liegen und sagen, ja Allah, verändere mich, ja Allah, mach meinen Zustand besser, ja Allah. Natürlich, Dua ist gut und das solltest du auch machen. Bewusst Dua machen, das ist sehr, sehr wichtig und darüber werde ich inshallah ta'ala auch noch sprechen. Doch, du musst auch die erste Tat tun, du musst den ersten Schritt gehen. Du musst etwas machen. Wer arbeiten will, muss auf Arbeitssuche gehen. Wer heiraten will, muss auf Heiratssuche gehen. Wer etwas möchte, der muss sich in diese Richtung bewegen. Wenn er stehen bleibt, dann wird sich sein Zustand nicht verändern. Deswegen, bleib nicht stehen, verändere dich. Entwickel dich weiter, bilde dich weiter, laufe ein paar Schritte, beweg dich und du wirst Veränderungen sehen, subhanallah. Auch wenn es kleine Veränderungen sind, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren werden sie Großes bewirken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch helfen, euch selbst zu verändern, euch selbst zu verbessern, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala euch euren Zustand verbessert und ändert. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister, bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.